lachen, bis aufs Blut. So wie wir es ab jetzt machen, so fühlen wir uns gut. Wir können sagen, was wir denken, was wir fühlen und was wir wollen. Wir haben auch keine Probleme mehr, wie wir es übersetzen sollen. Die Entscheidung ist gefallen. Wir singen nur noch Deutsch. Von unseren englischen Texten waren wir enttäuscht. Wir können diese Sprache nicht. Es ist wie verflucht. Wir können sie zum Henker nicht. Wir haben alles versucht. Stop! Mit Faschos haben wir nichts im Sinn. Für die empfinden wir Hass. Denn Deutsch zu singen heißt nicht recht zu sein. Es macht uns einfach Spaß. Die deutsche Sprache macht uns keine Probleme. Wir lernen sie von Geburt. Auch Texte schreiben sich fast von alleine. Ich hoffe, ihr findet sie gut. Die Entscheidung ist gefallen. Wir singen nur noch Deutsch. Von unseren englischen Texten waren wir enttäuscht. Wir können diese Sprache nicht. Es ist wie verflucht. Wir können sie zum Henker nicht. Wir haben alles versucht. Die Entscheidung ist gefallen. Wir singen nur noch Deutsch. Von unseren englischen Texten waren wir enttäuscht.